Protokolle 4.1. Jede Republik durchwandert verschiedene Entwicklungsstufen. Die erste entspricht den ersten Tagen der Raserei eines mit Blindheit geschlagenen Menschen, der nach rechts und links schwankt. Die zweite Stufe ist die der Demagogie, aus der die Anarchie hervorgeht. Diese führt zum Despotismus, und zwar nicht zu einem legalen, mit Verantwortlichkeiten verbundenen, sondern zu einem verdeckten, unsichtbaren, aber trotzdem fühlbaren Despotismus. Er steht im Allgemeinen unter der Leitung der geheimen Organisation, die umso skrupelloser handelt, als sie im Verborgenen durch die verschiedenen Agenten arbeitet, deren öfterer Wechsel nicht nur nicht schädlich, sondern eher vorteilhaft ist, da dies die Organisation der Verwendung ihrer Geldmittel zur Belohnung langjähriger Dienste enthebt.